Manche empfinden die Einsamkeit mehr als andere. Sie sind wie in einer Festung in einem Sog gefangen, der sie von allem für sie Erkennbaren wegtreibt. Nur mit dem für sie Unberechenbaren, dem Unerwarteten, können sie in Berührung kommen. Ein solcher Aufprall schleudert sie wie ein Funken aus dem Vulkan. Je leerer sie sich empfinden, je einsamer, desto mehr besteht die Möglichkeit, dass sie entweder sofort verglühen oder aber Erfüllung, Bestimmung, ja, Glück finden. Davon lass mich dir erzählen. Vielleicht kannst du manche Tage oder Nächte oder manche nicht enden wollende Minute besser ertragen. Schließe deine Augen und folge mir. Alles war noch in allem. Alles war noch eins. Alles war noch miteinander verbunden, hatte einen Zusammenhang, war durchdrungen von sich selbst und hatte unendliche Übergänge, war frei in Form, Farbe und Zustand. Die Berge spielen Feuer, Feuer so leuchtend und stark, direkt aus dem heißen Herzen der Erde, daher, wo auch heute noch alles glüht. Es war das schiere Vergnügen, diese Funken zu beobachten. Sie hatten einen eigenen Antrieb, schauten sich alles an. Und als sie das Wasser entdeckten, da fühlten sie sich unwiderstehlich angezogen. Sie tauchten hinein, sanken, und es geschah, dass sie nicht erloschen. Denn die Elemente bekämpften sich noch nicht. Es gab noch keine Gewinner und keine Verlierer. Diese Funken verbanden sich mit dem Wasser. Es entstand das vielfältige Geschlecht der Nixen, Seejungfern, Sirenen und Wassermänner. Ihre Eltern waren das Wasser und das Feuer. Und von einer diesen Geschlechts will ich dir nun erzählen. Ihre Kindheit war wie eine wild verschlungene Perlenkette mit Schnüren aus Träumen, Bildern und Vorstellungen. Auf ihrer Lieblingsmuschel träumend, ließ sie diese Perlen durch ihre Finger gleiten. Was sie durch ihre ins Licht blinzelnden Augen sah, war es nun die Wirklichkeit oder ein Traum oder der innige Tanz beider? Der große Gezeitenstrom des symphonischen Daseins durchströmte sie wohlig. Sie hatte sogar einen Freund, den Delphin. Er suchte ihre Nähe, sie die seine. Es war wunderbar. Wegen dieser Freundschaft wurde sie von den anderen Nixen und Seejungfern nie richtig ernst genommen. Sie gehörte nicht dazu. Eines Tages bemerkte sie eine besondere Aufregung. Es gab viel Getuschel und bedeutungsschwangere Blicke und sie hörte ab und zu das Wort Beine. Und sie beobachtete eine Seejungfer, wie sie sich von allen losriss und in die Richtung der Höhle der Meerhexe davonschwamm. Die Neugierde klopfte in ihrem Hals. Und sie folgte ihr. Sie schwamm weit. Plötzlich war die Seejungfer verschwunden. Sie hörte nur immer wieder ihre flehende Stimme. Bitte, gib mir doch Beine. Und die Antwort war merkwürdig. Sie hörte sie eher in sich selbst. Dafür wird dir jeder Schritt Schmerzen bereiten. Du wirst stumm sein und übers Jahr musst du geheiratet werden. Das war alles viel zu viel für unsere kleine Nixe. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie trudelte durch die Strömungen wie ein abgerissenes Stück Tang. Sie war lange verschwunden. Und der Delfin war froh wie keiner, als er sie endlich wiedergefunden hatte und stupste sie, bis sie lächelte und sie gemeinsam wieder in ihre Gewässer schwammen. Er bemerkte aber, dass sie sich verändert hatte. Er spürte, sie hat ein Geheimnis. Aber auch, dass sie sich an ihn wenden würde. An wen denn sonst? Er war schließlich ihr Freund. Aber das war es ja gerade. Nun war da eine Scheu in ihr, sich an ihren Freund zu wenden. Also ging sie erst einmal zu einer älteren Seejungferndame, die sie vom Sehen kannte. Und sagte möglichst beiläufig: Hallo, du. Übrigens, was ist das eigentlich, Beine? Die Seejungferndame, die gerade ihren Muschelschmuck für das nächste Fest sortierte, drehte sich abrupt um, kriegte tellergroße Augen, eine senkrechte Stirnfalte und einen Mund wie einen Seeigel. Beine? Also sowas. Eine Frechheit ist das. Wer hat dir das Wort überhaupt gesagt? Das ist nichts für kleine Mädchen. Heutzutage, also wirklich. Plötzlich entspannte sich ihr Gesicht zu einer dümmlichen Maske und sie schwamm hochnäsig wie nie gefragt davon. Eigentlich hatte sie von ihr nichts anderes erwartet. Aber es bestätigte nur, dass es da etwas gab, das ihr bis jetzt entgangen war. Sie fragte die Fische. Ein ganzer Schwarm hielt in seiner Bewegung kurz inne. Es schauten sie mindestens 123 Augenpaare exakt gleichzeitig an und sie sagten alle im Chor wie aus einem Munde: Beine, keine! Und schwammen weiter wie nie gefragt. Sie ließ sich zu den Tintenfischen sinken, die zwar immer sehr vertraut und kumpelhaft taten, aber auch sehr arrogant und ausschließend sein konnten. Sie sagte wieder möglichst nebenbei: Hallo, habt ihr schon mal Beine? Weiter kam sie nicht, weil sie sofort ihre Faxen machten, ihre Arme miteinander in die albernsten Verknotungen brachten, mit den Augen dumm rumkullerten, sich verfärbten und gleich in der schrägsten Mehrstimmigkeit anfingen. Dann verschwanden sie in ihrer eigenen Tinte. Sie fühlte sich von allem und jedem ausgeschlossen. Alle schienen mehr zu wissen als sie. Plötzlich fiel ihr ein, dass sie den Delfin noch nicht gefragt hatte. Sie fand ihn. Sie schaute ihn an und sagte nur: Beine. Sofort alles begriffen, antwortete er: Komm. Er führte sie in eine Gegend, die sie nicht kannte. Felsig wurde es. Viele Fische und Pflanzen gab es hier. Und dann tauchte er auf. Sie folgte seinem Blick. Da sah sie einen jungen Fischer in seinem Boot stehen. Und sie wusste sofort mit jeder Faser, was Beine sind. Wie ein Echo erlebte sie noch einmal die Ereignisse der vergangenen Tage. Beine. Beine. Schmerzen. Schmerzen. Stumm. Stumm. Stumm. Stumm. Heirat? Für kleine Mädchen ist das nichts. Aber eben wie ein Echo wurde all das von dem Reichtum ihrer Welt geschluckt. Sie spürte sich selbst, die kleinen Wellen, die um sie schaukelten, die Nähe ihres Freundes, die Sonnenstrahlen. Vor lauter Wonne ließ sie sich sinken und landete auf ihrer lieben, lieben Riesenmuschel, die sich sanft hob und sank. Und in ihr glitzerte das Lächeln der jungen Mädchen, die glauben zu wissen. Das ist es also, deswegen der ganze Aufstand. Sie fühlte sich so befreit. Kraken und erst diese Seejungfer. So ein Theater. Nur um Beine. Sie fühlte sich sehr erwachsen, streckte sich auf ihrer Riesenmuschel aus und summte vor sich hin. Allerdings musste der Delfin feststellen, dass sie seit ihrer Entdeckungsfahrt vielleicht manchmal etwas zu übermütig war. Und außerdem bemerkte er, dass sie ziemlich regelmäßig in diese Bucht schwamm, plötzlich und unerwartet losraste zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, als hätte sie einen Ruf erreicht oder als hätte ein Widerstand in ihr plötzlich nachgegeben. Meistens kam sie dann sehr blasiert und gelangweilt zurück. Manchmal auch mit einem Blick, der eher nach innen als nach außen gerichtet war. Und der beunruhigte ihn. Eines Tages lungerte sie wieder in der Bucht um das Schiff herum, auf der ihr Fischer arbeitete. Manchmal dabei vor sich hinsang, da saß und träumte. Seine Stimme hörte sie so gerne. In ihr erklang dazu eine Sinfonie, mit der sie sich auf ihre Lieblingsmuschel träumen konnte. Mit der Sonne im Rücken glitt sie träumend so nah an ihn heran, viel näher, als man sich einem Traum nähern kann. So nah kann man nur einem Menschen kommen. Und da war es schon geschehen. Sie hatte sich in seinem Netz verfangen, das er nun schnell und sicher einholte und das Zappelnde und sich Windende zu greifen suchte. Er griff, er wusste nicht nach was. Es entband sich immer wieder. Plötzlich, Auge in Auge. Für den Hauch einer Sekunde ließ sie sich in seine Arme sinken. Sie spürte die Haut, die Wärme, den Geruch und das Leuchten in den Augen. Millionen Feuerfunken zerstoben in ihr. Sie entwand sich, perlt ins Wasser und war für ihn verschwunden. Aus sicherer Entfernung schaute sie zu ihm hin. Er sah aus wie ein Tier, dem seine Beute entkommen war. Er hielt etwas zwischen seinen Fingern. Es blinkte auf in den letzten Sonnenstrahlen. Es war eine Schuppe von ihr. Einerseits genoss sie es als Triumph, entkommen zu sein. Aber andererseits, das Gefühl, festgehalten zu werden, hatte alles verändert. Alle selbstvergessenen Spiele, alles sichere Träumen auf der Lieblingsmuschel, alle streichelnden Wasserwirbel ihres Traumlandes, alles weg. Weg wie nie gewesen. Gezogen und getrieben sauste sie wie ein Pfeil in die Tiefe. Da, wo sie immer die Meerhexe vermutet hatte. Ihr Antrieb war stärker als alle Schrecken vor den Kräften der Tiefe und der Dichte der schweren Wassermassen. Wie auf dem Wagen einer Geisterbahn sauste sie durch die Gänge des Höhlenpalastes und kam erst zu plötzlichem Halt direkt vor ihr. Konnte niemand anderes sein. Diese Augen glommen aus der schwarzen Dichte. Weder interessiert, noch ablehnend. Sie sahen alles und alles schien ihnen unendlich gleichgültig. Die Nixe wartete nicht auf ihre Angst. So brauchte sie sie auch nicht zu überwinden. Sie schaute in die Augen und sagte: Beine, für mich. Du kennst den Preis? Den zahle ich nicht. Dann keine Beine. Dann bist du keine Hexe. Dann bist du nur ein altes, neidisches Hökerweib. Eine hässliche Vettel, die Handel treibt mit Wünschen und Träumen. Den Preis bezahlen? Bezahlen? Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht bezahlen. Ich habe nichts. Ich bin nicht des Meerkönigstochter. Also, du gibst mir deine Stimme. Den Schmerz deiner Füße kann ich dir leider nicht erlassen. Und deinen Schwur, dass du übers Jahr heiratest, den will ich auch noch haben. Dann kriegst du Beine von mir. Meine Stimme brauche ich. Meine Füße auch. Und heiraten? Was ist das denn? Da kam die Hexe ins Staunen. Ja. Wieso willst du denn Beine überhaupt, mein Töchterchen? Nenn du mich nicht mein Töchterchen. Wenn du wirklich eine Hexe sein solltest, dann wüsstest du warum. Keine Antwort. Nur ein allgegenwärtiges, lauerndes Grinsen, das sich in den Kreaturen und Gegenständen der Höhle wiederholte und eine klebrige Sehnsucht ausströmte und sie geil und gefügig die Worte im Mund schmecken ließ. Ja, nimm dir, was du brauchst. Nimm alles. Nur gib mir Beine. In diesem Moment erreichte sie, wie das Funkeln eines weit entfernten Sternes, das Bild ihres Fisches. Wie er ihre glitzernde Schuppe küsste und traumverloren sang. Von meiner Liebsten träum ich gern. Sie ist mir nah wie ein Stern. Ohne sie will ich nicht leben, in unserer Liebe schweben. Wind und Wellen in ihrem Sinn weht meine Lieder zu ihr hin. Ich will Beine, weil ich es will. weil ich keine habe, weil ich mich hier langweile. Ich werde hier nur noch im Kreis herumschwimmen. Ja, ich will zu den Menschen. Ich will in ihre Nähe, in ihre Wärme, in ihre Arme. In den schwarzen Löchern der Hexenaugen tauchten ferne Lichter auf. Nun krallte sich der wirkliche Schrecken in die Nixe. Sie spürte, dass die Hexe an ihr Gefallen gefunden hatte, der in ihr Übelkeit und Lähmung erzeugte. Und am liebsten wäre sie genauso schnell verschwunden, wie sie hier aufgetaucht war. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Sie konnte ihren Blick nicht aus dem der Hexe lösen. Und je länger sie schaute, je mehr wurde ihr klar, dass sie einem grauenhaften Kampf beiwohnte. Einem Kampf gegen das Vergehen, gegen das Vergessen, gegen all die Ablagerungen des Versagens und des Zurückgestoßenwerdens, der sich hinhalten lassens, auch gegen das süßliche Verlangen darin zu versinken. Seltsam wie wurde die Nixe davon bewegt. Und sie berührte aus ihrer eigenen Hilflosigkeit die Schulter der Hexe. Sie immer noch anschauend und sagte mit dem letzten eigenen: Bitte. Hör zu, du kleine Nixe. Ich lasse dich an Land gehen. Ich gebe dir, worum du mich bittest. Ja, ich erlasse dir den Schmerz. Aber höre zu, du kleine Nixe. Es wird an dir liegen, ob deine Kraft mich in der Güte hält und mir den Glauben an dein Gelingen schenken wird. Die Drohung, die in der Zusage mitschwang, hörte die Nixe gar nicht. Aber sie konnte sich auch nicht darüber freuen. Zu unerwartet und viel zu leicht schien sie ihr Ziel erreicht zu haben. Warum lässt du mich so einfach ziehen? Es ist gut, dass du dich nicht freust. Ich glaube nur, ich werde mich für eine kleine Weile ganz schön amüsieren, wenn ich dich beobachte, wie du an Land herumstolperst. Du willst dich über mich lustig machen. Ach was. Es lenkt mich ab. Zerstreut mich, Liebchen. Jede von euch, die ich gelassen habe, mit Schmerzen oder ohne, mit Stimme oder ohne, hat mich aber über kurz oder lang so unendlich gelangweilt, dass ich bald aufgehört habe, sie zu belauern. Und du weißt gar nicht, was aus ihnen geworden ist? Doch, doch. Sie haben sich selbst aufgegeben, ihren Traum, ihre frühen, flehenden Tränen vergessen. Immer geben sie auf, werden fett, fad und träge oder mager und verbittert. Ich sitze hier und schäme mich, dass ich immer wieder hoffe, eine schafft es mit Gewissheit, ihr Glück, wenigstens ihren Traum davon zu verteidigen. Aber nein, nichts, nichts, gar nichts. In den unendlich bodenlosen Augen der Hexe erschienen Echos von Lichtern. Ob deren Quelle schon lange erloschen war, ahnte die Nixe nur mit Schaudern. Aber das Licht reichte aus, um die Dunkelheit der Höhle so weit zu erhellen, dass sie Einzelheiten wahrnehmen konnte. Außer den seltsamsten Gegenständen gab es auch lebendes Inventar. Ein Knäuel Schlangen, die sich durch ihre endlos ändernde Verschlungenheit überhaupt nicht zu bewegen schien. Einen Berg abgelegter Träume, wie schmutzige Wäsche, aber noch drängend und zitternd. Einen rostigen Topf mit umsonst geweinten Tränen, die noch schluchzend aufstiegen und in traurigen Tropfen einzeln und getrennt wieder einsam umeinander in den Topf rannen. Eine Figur, nicht Fisch, nicht Fleisch, hatschte durch den Raum, langsam und gefährlich schnell zugleich und murmelte kaum verständlich vor sich hin. tiefer Zweifel, tiefer Sinn. Keine eine weiß wohin, will es haben, will's nicht lassen, kann's nicht glauben, kann's nicht fassen. Zeit zergeigt dir nie zu leid, kein Trost hier weit. Aber all die Zeit konnte sie ihren Blick nicht aus den Augen der Hexe nehmen. Sie spürte ihren Kampf, wie sich die Worte in ihr bildeten und sich herauspressten. Beinahe wider sich selbst. Die Nixe war hin und her gerissen zwischen nicht hören wollen und dem Gefühl, zuhören zu müssen, weil sie empfand, dass dies ihr Preis, ihr Opfer war, an Land gehen zu dürfen. In hadernder Traurigkeit fuhr die Hexe fort. Ich lasse jede an Land, die es will. Weil ich die Hoffnung nicht aufgeben will. Weil ich endlich eine sehen will, deren Liebe stark ist. Damit ich ihr beistehen kann. Wie mir damals keiner beigestanden hat. Wenn eine mit Gewissheit zu ihrem Traum halten würde, dann würde ich ihr zu allem Glück verhelfen, zu dem ein Mensch nur fähig ist. Ich habe geliebt, aber umsonst. Ich wurde nicht erkannt. Ich habe mich so weit von mir selbst entfernt, bis das Band meiner Liebe zerrissen ist. Und der Hass, die Selbstverachtung und die Rache mich und ihn zerfressen haben. Und ich nun hier bin und dir als das erscheine, was du siehst. Ich werde von meiner enttäuschten Erwartung zerquält und zermartert. Jede von euch, an die ich glaube und die sich verrät, gibt den Teufeln Macht, mich weiter zu strafen und euch zu verführen. Elend an euren blödsinnigen Erwartungen zugrunde zu gehen. Die Erschütterung kroch aus den Wänden, aus dem Boden der Höhle und wühlte sich in den Leib der Nixe, bis sie aufschluchzte. Nein, nein, ich will nicht an Land. Ich will dir nicht noch mehr Leid zufügen. Ich kann das alles nicht. Vor Erschöpfung sank sie in sich zusammen. In den Schoß der Hexe. Diese legte ihre Arme um die Kleine und wiegte sich und die Nixe in den Schlaf. Erfrischt wachte die Nixe auf. Bitte, versuche nichts von mir zu erwarten. Ich verspreche dir, ich werde nichts von den Menschen erwarten. Ich will doch nur bei ihnen sein und sie kennenlernen. In ihrer Nähe sein. Und wenn ich das Glück habe, wird mich der eine wieder festhalten. Und dann möchte ich bei ihm bleiben können. Aber dazu muss ich doch eine sein, die da bleiben kann. Deswegen musst du mir beide geben. Und alles, was eine Menschenfrau braucht. seit unendlicher Zeit schlaflos gewesen, zerfressen von Grübeleien und selbstquälerischen Zweifeln, hatte der Schlaf der Hexe eine neue Sicht ihrer selbst beschert. Und laut dachte sie vor sich hin und geriet ins Lachen über sich selbst. Ich bin doch tatsächlich damals mit meinem Fischschwanz an Land gegangen, habe mich von meinem Liebsten ganz schlau, dachte ich, einfangen lassen. Und dann habe ich's nicht ertragen, das Fabelwesen zu sein. Ewig bestaunt, statt geliebt zu werden. Die ewige Beute. Ich habe es nicht ertragen. Die Liebe, nach der ich mich gesehnt habe, gibt es nur zwischen Mann und Frau. Kann es nicht zwischen Fisch und Mensch geben. Mit diesem Gedanken entfernte sie sich innerlich von der Nixe, die sie zwar gehen lassen würde, ja, aber wie nach wem regte sich in ihr das alte Gift, die alte Sucht, wieder sich selbst an ihrer eigenen Bestrafung weiterzuhäkeln. Und wie eine Spinne ihr Netz webt, um ihr Opfer auszulutschen, so wollte sie die Unschuld, den Glauben, die Gewissheit des Glücks aus der Nixe saugen und ihr so einen Knüppel zwischen die baldigen Beine werfen, damit sie wenigstens einmal stolpern würde. Quasi in Memoriam des ganzen Selbsthasses aller Gescheiterten. In diesem Moment erzitterte die Höhle von bedrängten Wassermassen und plötzlich stand der Delfin vor der Hexe und sagte, wage es, ihr den Mut zu nehmen, ihr die Freude zu vergiften, ihr die Hoffnung voll Zweifel zu setzen und ich erschlage dich auf der Stelle, auch wenn es wahr sein sollte, dass du meine Mutter bist. Er war ihr bedrohlich nahe gekommen. Die Nixe warf sich dazwischen mit Tränen in den Augen. Lass sie. Sie ist in Wirklichkeit nicht böse. Sie hat mir nichts getan. Sie ist nur unendlich traurig. Ich habe alle Möglichkeiten der Angst und des Zweifels gesehen. Nicht. Lass ab. Glaube mir. In all den vielen Jahren der Einsamkeit war das der Hexe nicht widerfahren. Die Möglichkeit kam gar nicht in ihrer Vorstellung vor. Jemand hatte sich für sie eingesetzt. Es war, als hätte einer die Schleusen hochgezogen und der große symphonische Strom des Lebens füllte wieder sein in ihr vertrocknetes Bett aus. Sie fühlte sich wieder verbunden mit sich, den Kreaturen, dem Leben. Die Zeit, die bescheidene und listige, hatte ein gutes Herz und verschenkt ihre reifen Früchte. Aber sie achtet darauf, dass jeder sich freut, der einen solchen goldenen Apfel kosten darf. Mein Sohn, du brauchst mich nicht zu fürchten. Noch brauchst du dich meiner zu schämen. Du musst auch die Welt nicht vor mir schützen. Ich habe geliebt und alles andere ist mir vergeben. All meine Weisheit, sie reichte ihm das Schlangenknäuel, und all mein Schweigen, ich schenke es dir. Eine Träne deiner Freundin ist in meinen Tränentopf gefallen und das hat den Schlüssel meiner Festungstür gedreht. Ich brauchte nur die Tür aufzustoßen und konnte so endlich befreit der Vergeblichkeit und dem ganzen Treibsand meiner Erinnerungen entkommen. Während sie sprach, leuchtete es in ihren schwarzen Augenhöhlen. Das Licht glitzerte und rauschte immer näher und gewaltiger heran, bis die ganze Hexe darin verschwand und sie nur noch eine spiegelnde Fläche war, in der sich die Nixe sah, sich erkannte als junge Menschenfrau. Alle Keime der Angst und des Zweifels schluckte dieser Spiegel und übergoss sie mit dem Glanz der Liebe und der Freude, den Geliebten bald in den Armen zu halten und ihn nie wieder zu verlassen. Die spiegelnde Fläche bewegte sich langsam zur Wasseroberfläche und als Wasserspiegel ganz besonderer Art schwebt sie auf den Wellen und erscheint denen, die Hilfe suchen. Wer in diesem Spiegel, sei es im Traum oder in der Wirklichkeit, die Not der eigenen Seele erblickt, dem ist alle Not und Traurigkeit, aller Zweifel am Glück gebannt. Und er ist befreit, gewiss und fröhlich. Der Delfin trug seine Freundin, die nun eine junge Menschenfrau war, an Land. Es war keine Traurigkeit, kein Schmerz des Abschieds in ihm. Er wusste, als neuer Herrscher der Meere, als Hüter der ewigen Symphonie, würde er in ihren Träumen bei ihr sein können. In ihrem Blut würde er schwimmen und die unendliche Vielfalt des Verstehens würde ihnen erhalten bleiben. Sie waren doch Freunde. Die Nixe fand sich wieder, stehend auf ihren eigenen Beinen nun, neben sich einen Koffer, der in der Form in etwa ihrer Lieblingsmuschel glich. Da hinein hatte die Kreatur aus der Hexenhöhle alles getan, was eine Menschenfrau so braucht. Liebe in allen Schattierungen, Geduld und viel, viel Selbstvertrauen. Sie stand da und spürte in der Menge sofort, die und die, die warten auf die frischen Fische. Und die, die warten auf die Männer, die die Fische gefangen haben. Natürlich war es das letzte Schiff, auf dem er war. Sie war vor Glück, ihn zu sehen, wie betäubt. Sie sagte kein Wort und ging keinen Schritt auf ihn zu. Er sprang an Land, und als er mit ihr auf gleicher Höhe war, da blieben ihm die Füße stehen. Er schaute sie an und sagte: Bist du es? Und sie sagte: Ja. Dann nahm er sie in die Arme und sagte: Endlich. Von meiner Liebsten träum ich gern, sie ist mir nah wie ein Stern. Ohne sie will ich nicht lieben, in unserer Liebe schweben Wind und Wellen in ihrem Sinn.